Hola, hola, willkommen. Es ist kurz nach 8 und nach No Pop Magazin für Jugendmusik mit Eike Stolzenburg beginnt hier die Ausgabe Nummer 26 von Mixtape mit Mercedes Herrada. Ich freue mich, dass du da bist und ich danke dir für das Zuhören der Sendung. Was haben wir denn heute? Circa 2 Stunden voll mit aktuellen Singles und Alben, mit dem Fokus auf der spanische Punk-, Rock- und Metal-Szene. Werden wir auch einen Blick werfen auf alles, was sonst international bekommen haben. Mit ein paar Audiopräsentationen wie von Charmaine aus Galicien, Spanien oder von der Gitarrenlegende Adrian Smith, der der neueste Single mit Richie Kotzen vorstellt. Ihr könnt auf keinen Fall diese Mixtape verpassen. Nach der Sendung wird übrigens Mixtape als Podcast hochgeladen. Wo? Auf Mixcloud von Mixtape und auf der Seite der Online-Rockradio aus Spanien, asaltomataradiorock.com/mixtape. Das alles werde ich euch die Tage auf der Facebook-Seite teilen unter Mixtape Mercedes Herrada. Hast du eine Band? Da kannst du mich über Mixtape programaderadio@gmail.com kontaktieren. Sonst findest du die Adresse in alle Sozialkanäle der Sendung. Wir starten endlich mit einer Band aus Madrid, die vor kurzem 2 neue Musikvideos mit seinen Maskottchen der Bea Bobo vorgestellt haben. Coole, gute Laune mit Kamikaze und Lejos de aquí. Lejos de aquí, de este mundo con cadenas. me your love. Deutsche Band Atomic gehört. Nach ihrem Album Heartbreaker sind sie nach einer 10-jährigen Pause zurück. Die Indie-Rock-Band meldet sich mit ihrem Single Gimme Your Love zurück. Das war übrigens der erste Vorgeschmack auf das vierte Album der Band, das im nächsten Jahr erscheinen wird. Zurück nach Spanien mit Gato Ventura und der Song El Desaire. Quema mi hoguera, la insensatez de alir a ratos cuando sueño con ella. Tan natural como quien goza masticando cristales. Tan animal como quien busca en un retoño a la fiera. Yeah. 18. Oktober veröffentlichen No Conforme das Lied Botellas Rotas, zerbrochene Flaschen, was wir ja gerade gehört haben. Die erste Single im Vorfeld des neuen Albums De Cada Idea un Huracán, das Ende Januar erscheinen wird. Es geht international weiter, aber das werde ich nicht selbst vorstellen. Das ist Mixtape mit Mercedes Errada im OS Radio 104,8. Hello there, this is Adrian Smith from Smith Kotzen and this is our new single called Better Days and it's off our forthcoming EP. Try it. machen hier mit Mixtape weiter, nachdem wir die Ankündigung von Adrian Smith selbst gehört haben, wo er diese neue Single von Smith Coatson, Better Days, vorstellt. So heißt auch die limitierte Ausgabe im EP-Format, die 12 Zoll schwarzem Vinyl enthält und die vier unveröffentlichten Songs von Iron Maidens Gitarrist Adrian Smith und Richie Coatson, ehemaliger Gitarrist von Mr. Big und Poison unter anderem. Diese EP wird am 26. November veröffentlicht. Wir hören jetzt Stone Nipples coolen Rock'n'Roll aus Spanien mit einer der neuen Singles Baile de Brujas, Hexenball. Da Slash und Miles Kennedy and the Conspirators mit neuem Album mit dem Titel 4, das am 11. Februar über Gibson Records erscheinen soll. Das ist die erste Single aus dem vierten Album The River is Rising. Yeah. futuro. No sabes mi realidad, no entiendes ni la mitad. Ahora sí que estoy seguro. Madrid, eine Rockband, die wir bereits im Mixtape mehrmals gehört haben. Hier mit der neuesten Single Las Mentiras. Es geht weiter mit Mixtape, mit einem Musikblog ohne Unterbrechung, mit mehr aus der aktuellen Szene. Mit 7 and 7 ist von Deep Purple, Elektrizität von der wundervollen Rockfrau Isabel Marco und mit A Tiro, mit dem Song La Chica Rock'n'Roll. Danach geht es weiter mit Bands wie Rage, Grapeshot oder Motorhead bis 9 Uhr. Aber ja, auf jeden Fall geht es schön rockig mit Musik weiter hier in Mixtape. Viel Spaß! Yeah. brazos que se clavan como un puñal, como agujas del reloj, haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y ya no encuentro la respiración. Nena, me robaste el aire de alrededor. Oh, soy un preso de sus huesos que no firma la rendición. No, es mi perdición. Desde que entró en mi corazón la chica rock and roll, es mi perdición. Desde que entró en mi corazón la chica rock and roll. Mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8. We'll be right back. mit Arrogance and Ignorance aus dem letzten Album Resurrection Day. Wir hören jetzt den Katalanen Saúk mit einem Cover der legendären Sangtreit. In Katalanisch, El Guerrer. Weiter mit Grapeshot. Ich liebe den Song. Ich liebe das Video. Ihr müsst das auf jeden Fall schauen. Diese Band gibt es seit circa 10 Jahren. Und ja, sie hatten letzte Mai das neue Album präsentiert. Heißt Success. Und wie gesagt, vor ein paar Tagen, circa eine Woche, haben ein neues Video präsentiert. Da ist die Band auf der Bühne und man hat echt richtig Bock, die live zu sehen. Hören wir gleich Out of My Hands von dieser Band, von Grapeshot. Um 21 Uhr bekommt ihr die Nachrichten der Redaktion von OS Radio und gleich danach geht es weiter bis 22 Uhr mit mehr Neuheiten hier in Mixtape. Right, come here, listen. What is your love? Let's go, Hola, hola, liebe Freunde, Zuhörer von OS Radio und Mixtape. Ich bin Mercedes Herrada und hier startet die zweite Hälfte der Sendung mit unglaublich vielen Neuheiten für eine ganze Stunde. Ich möchte aber sehr gerne etwas sagen, ganz ehrlich. So bin ich auch. Da diese Sendung vorproduziert ist, hatte ich diesmal ein Dilemma. Es ist unglaublich vieles dazwischen gekommen und musste mich über drei Möglichkeiten entscheiden. Entweder die Sendung ganz ausfallen zu lassen, was ich auf keinen Fall machen wollte, oder nur eine Stunde zu machen. Was, ja, finde ich auch blöd, weil ich ja unglaublich viele tolle Sachen für euch habe. Oder, ja, ich mache die zweite Stunde ganz, aber mit weniger an Moderation. So kann ich das ein bisschen schneller mischen. Und dann spiele ich alles, was ich vorhatte. Und so habe ich mich für diese dritte Möglichkeit entschieden. Machen wir weiter bis 22 Uhr mit dem Mixtape, mit der ersten Musikblock ohne Unterbrechung mit Hellstorm, Nano Vegano, Piedra Roja, Kissing Dynamite und Lost Sex. Dark coming into Das ist Mixtape mit Mercedes Errada im Großradio 104,8. Contra el sol humano. always lost control. It's easier when you're given a thunderstorm erase a path, wipes out everything we have. It's easier when you're given up. But I know that times get better. Don't give up, my friend. We got it in our hands. This is Oh, esto de turno. Hoy empuje tus cosas y vete de aquí. Vete de aquí. Has entrado en el sitio equivocado. Te doy la razón, porque voy a mentirte. Una vez más vuelvo al abismo, y otra vez más, más de lo mismo. Y una vez más, y una vez más, y otra vez más, y una vez más vuelvo al abismo. Y una vez más, y una vez, y otra vez más, y otra vez. This is Mixtape in OS Radio. Hello, Mixtape listeners. This is Maria from Chamain. You're about to listen to Sueño de Inverno, the first single of our new album. Hope you like it. Cheers! sind eine keltisch-symphonische Gothic-Metal-Band aus Vigo, Galicien in Spanien, mit Gesang in Galicisch. Das war Sogno de Inverno, das auf dem Album Na Alma erhalten ist. Der erste Teil einer Trilogie mit dem Titel No Ser, aufgenommen und gemischt von Ruben Alonso in den Castell von Palomen Studios und gemastert von Tolly Lindgren, der unter anderem mit Dimmu Borgir, Opeth, Blind Guardian etc. in den Fascination Street Studios, Arch Enemy, Amon Amarth, Sepultura, Monspell gearbeitet hat. Es geht weiter hier ein Mixtape mit Udo aus dem Game Over mit Fear Detector. Gleich danach mit Scapeland aus Südspanien und zurück nach Osnabrück mit dem Voodoo Hoodoo Blues Club. Hier ein Mixtape. Hallo Leute, hier ist Tim vom Voodoo Hoodoo Blues Club. Ihr hört jetzt von unserem zweiten Album Wounds and Scars den Song Do Me. Und checkt auch mal unsere YouTube-Seite und unsere Facebook-Seite für alle weiteren Informationen bezüglich unserer Band. Yo, viel Spaß bei dem Song Rock'n'Roll. Thank you. was für tolle Bands, wie gerade Pulso mit Salvaje. Finde auf die Social Media Kanäle von Mixtape in Facebook, Twitter und Instagram mehr Infos über die Sendung von heute. Kurz vor 10 und sind fast am Ende der Sendung. Etwas anders wie mit dieser zweiten Stunde ohne Anmoderation. So ist es. So war diesmal. Tausend Dank auf jeden Fall an dich für das Zuhören von Mixtape. Ich hoffe, du hast dabei viel Spaß gehabt. Notiere schon den nächsten Termin. Das ist am 11. Dezember in genau 4 Wochen. Mit auf jeden Fall eine Auswahl von, auch schwierig, in 2 Stunden nur, aber eine Auswahl von, eine Art von Best-of von 2021 und natürlich zwischendurch ein paar Weihnachts-Songs. Ne? Auf jeden Fall ein bisschen rockig und ein bisschen in Stimmung zu kommen mit schönen Weihnachten. Ja, auf jeden Fall kann ich schon sagen, die Playlist und den Link für den, zum Podcast werde ich nicht nur auf Facebook, auf alle Kanäle teilen. Kann ich nicht ganz genau sagen. Ich denke, ja, vielleicht, ja, in die nächsten paar Tage sozusagen. Suche Mixtape Mercedes Herrada. Ich wünsche dir einen schönen Samstagabend. Wir hören gleich, Scorpions. Das ist das Neue von dieser Band. Auch sehr erwartet. Peacemaker, saludos de Mercedes Herrada. Buenas noches und bis zur nächsten Sendung.